Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns veröffentlichte die rumänische Zeitung Romania Muncitoare den Abriss der revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-il.